Neues vom Nahenturm, der Podcast des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums Wien. Episode 1, sexuell übertragbare Erkrankungen oder Wissenswertes über Geschlechtskrankheiten am Beispiel von Präparaten im Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseum in Wien. Unter sexuell übertragbaren Erkrankungen, im Englischen auch unter der Abkürzung STD für Sexually Transmitted Diseases bekannt, versteht der Mediziner eine Vielzahl an verschiedenen Erkrankungen, die durch Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Zum einen sind dies die Venerea, also die klassischen und auch meldepflichtigen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis, Gonorrhoe, auch bekannt als Tripper, Ulcus molle, der weiche Schanker, und Lymphogranuloma inguinale, die venerische Lymphknotenentzündung. Auch AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, zu Deutsch erworbenes Immunmangelsyndrom, ist in Österreich meldepflichtig. Allerdings erst nach dem Ausbruch der Krankheit. Die bloße Infektion mit dem HI-Virus muss den Gesundheitsbehörden nicht bekannt gegeben werden. Daneben gibt es noch andere, nicht meldepflichtige Kontaktinfektionen. Darunter versteht man eine nicht streng abgegrenzte Gruppe von Infektionskrankheiten, verursacht unter anderem durch Bakterien, Viren und Pilze, die ebenfalls durch Geschlechtsverkehr übertragen werden können und Krankheitserscheinungen vor allem in der Genitalregion hervorrufen können. Dazu gehören zum Beispiel die Chlamydieninfektion, die Trichomoniasis oder Herpes genitalis. In der ersten Episode von Neues vom Narrenturm wollen wir uns mit einigen dieser Geschlechtskrankheiten auseinandersetzen, wie sie zum Teil auch durch Präparate in unserem Museum dokumentiert werden. Lues, auch Syphilis oder harter Schanker. Die Syphilis ist eine Bakterienerkrankung, die entweder direkt, die häufigste Methode, beim Geschlechtsverkehr übertragen wird oder indirekt und eher selten durch Rasiermesser, den Aufenthalt im Dampfbad oder während der Geburt. Ursprünglich wurde die Syphilis in Europa unter dem Namen spanische Krankheit bekannt, da die Konquistadoren mit dieser Seuche von der Eroberung Amerikas nach Spanien zurückgekehrt waren. Das erste Auftreten der Syphilis wurde 1493 in Barcelona verzeichnet und die spanische Krankheit wurde von der katholischen Kirche sofort als Strafe Gottes für einen unmoralischen, sündigen und schlechten Lebenswandel gesehen. Später wurde die Syphilis dann auch als französische Krankheit bezeichnet, weil sie durch den Eroberungsfeldzug des französischen Königs Karls VIII. Bis Neapel explosionsartig in ganz Europa verbreitet wurde. Sie erhielt noch viele Namen, je nach dem feindlichen Land, wo man ihre Herkunft vermutete. In Italien nannte man sie beispielsweise keltische Krankheit, in Schottland englische Krankheit und in Russland polnische Krankheit. Erst 1527 fand der Franzose Jacques de Bethoncourt zum ersten Mal eine neutrale Bezeichnung für diese Art der Erkrankung. Er leitete sie vom Übertragungsweg ab und daher von der römischen Liebesgöttin Venus. Ab diesem Zeitpunkt nannte man die Geschlechtskrankheiten im Allgemeinen venerische Erkrankungen. Der Begriff Syphilis wiederum stammt aus einem Gedicht des italienischen Wundarztes Girolamo Fracastoro aus dem Jahre 1530. Darin ging es um einen Schäfer namens Syphilis, der verbotene Altäre errichtet hatte und dafür von den Göttern mit schmerzhaften, garstigen Geschwüren bestraft wurde. Der wichtigste Nährboden für die Ausbreitung der Syphilis in Europa waren, neben den Ausschweifungen, denen sich Soldaten und Söldner in Kriegszeiten hingaben, die mittelalterlichen Badehäuser. Dort badeten die Gäste in einem lauwarmen Becken, wo sie auch essen, trinken und sich sonst näher kommen konnten. Spezielle Dienste boten die Badefräulein in Separés an. Auch der Zuspruch zu Heilbädern war groß, galt doch die Devise, für unfruchtbare Frauen ist das Bad das Beste. Und was das Bad nicht leisten konnte, das erledigten eben die männlichen Besucher. Der deutsche Zoologe Fritz Richard Schaudin entdeckte 1905 den tatsächlichen Erreger der Syphilis, das Bakterium Treponema pallidum. 1908 erhielten der deutsche Mediziner Paul Ehrlich und der japanische Bakteriologe Sahachiro Hata den Nobelpreis für die Entwicklung der Salvarsan-Therapie zur Behandlung der Krankheit. Dabei wurde ein Arsenpräparat verwendet, das schon Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, zu seiner Zeit angewandt hatte, aber in zu hoher Dosis. 1917 führte der Wiener Neurologe Julius Wagner Ritter von Jauregg die Malaria-Tertianer-Impfung gegen Syphilis ein. Er nützte dabei die Eigenschaft der Syphilis-Bakterien, sehr empfindlich auf Temperatur zu reagieren und schon bei über 40 Grad Celsius abzusterben. Syphilitikern wurde ein Serum eingeimpft, das von einem an Malaria erkrankten Patienten stammte. Durch den herbeigeführten Fieberschub starben die Erreger im Blut ab und die Erkrankung kam zum Stillstand. Für diese Therapie erhielt der Arzt 1927 den Nobelpreis. Der Durchbruch in der Behandlung der Syphilis kam allerdings erst mit der Penicillintherapie. Die Lues oder Syphilis verläuft in mehreren Stadien. Erstes Stadium oder Primärstadium. Das Bakterium Treponema pallidum überträgt die Syphilis. Die Keime treten an kleinsten Schleimhautdefekten in den Körper. Ein Teil der Treponemen bleibt an der Eintrittsstelle und vermehrt sich dort, ein anderer Teil gelangt über die Lymphe zu den regionalen Lymphknoten. Etwa ab dem 10. Tag der Infektion erscheint an der Eintrittsstelle, also am Penis bzw. an den Schamlippen oder in der Vagina, aber möglicherweise auch im Mundrachenbereich oder im Enddarm, je nach der sexuellen Handlung, die zur Infektion führte, ein braunes Knötchen. Nach weiteren 10 Tagen wird an derselben Stelle der Primäraffekt sichtbar, der harte Schanker oder Ulcus durum. Dieses Geschwür ist schmerzlos, scharf begrenzt und braunrot. Ab der 4. bis 5. Woche kommt es zur regionalen Lymphknotenentzündung und Schwellung sowie zum Einschwimmen der Erreger in die Blutbahn. Nach ungefähr 8 Wochen erscheint ein Erstlingsexanthem, ein Hautausschlag vom griechischen Exantheo, ich blühe auf, und somit der Übergang in die Lues II oder Sekundärstadium. Beginn 8. bis 9. Woche nach der Infektion, Dauer 2 bis 4 Jahre. Die typischen Charakteristika dieses zweiten Stadiums der Syphilis sind ein nicht juckender Ausschlag. Wenn dieser nässt, kann man sich durch die Flüssigkeit ebenso infizieren wie durch Geschlechtsverkehr und eine allgemeine Lymphknotenschwellung. Die Hauterscheinungen heilen nach etwa 4 Monaten ab. Bei vielen Patienten kann danach ein Stillstand, die Latenzzeit, eintreten, der möglicherweise mehrere Jahre anhält. Die Erreger befinden sich aber nach wie vor im Körper und der Betroffene ist ansteckend. 4 bis 5 Jahre nach der Infektion beginnt dann das Tertiärstadium oder Lues III. An der Haut sieht man in diesem Stadium 2 Formen. Zum einen braunrote, derbe, schmerzlose Knötchen, die in Gruppen erscheinen und ulzerieren, also zu Geschwüren werden können. Die Herde heilen an einer Seite atrophisch ab und schreiten an der anderen Seite fort. Dadurch entsteht oft eine gewundene Verlaufsrichtung. Die zweite Form ist das Gummer, ein livid-braunroter, derber, elastischer, flacher Knoten, der später einschmelzen und wie mit Locheisen ausgestanzte Defekte hinterlassen kann. Bei Lues III kommt es zur Entzündung der Gefäßwand und deren Aussackung, dem sogenannten Aneurysma. In diesem Stadium erscheinen auch die typischen syphilitischen Knochenveränderungen. Ohne Behandlung mit Antibiotika tritt 10 bis 20 Jahre nach Beginn der Erkrankung der sogenannte Tabes dorsalis, die Neurolues, auf. Die schweren neurologischen Störungen können zu chronischer Hirnentzündung und Demenz, Rückenmarks- und Nervenschäden, Lähmung und schließlich zum Tod führen. In der Sammlung des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums im Wiener Nahenturm findet sich dazu das Exponat Cranium syphilitici valde crassum, ein von einem 43-jährigen Mann stammender knöcherner Schädel mit Unterkiefer aus dem Jahr 1837, der durch fortgeschrittene Syphilis verursachte Schäden aufweist. Eine Moulage aus dem Jahr 1909, signiert von Dr. Henning, zeigt wiederum einen Fall von Lues laryngis, einer Syphilis des Rachens. Die angeborene Syphilis, Lues conata. Diese Krankheitsform entsteht durch die Übertragung im Mutterleib, von der Mutter auf das ungeborene Kind, meist im 4. bis 5. Schwangerschaftsmonat. Voraussetzung ist eine frische Syphilisinfektion der Mutter ohne Behandlung. Die geborenen Kinder sind meist untergewichtig mit blasser Haut. Ihr Aussehen wirkt greisenhaft, der Bauch ist durch eine Vergrößerung der Leber aufgetrieben trommelförmig. Das erste sichtbare Symptom der Infektion ist eine Rhinitis syphilitica, ein syphilitischer Schnupfen. Wegen des Aussehens des Kindes hat man früher dieses als kleiner, kranker alter Mann bezeichnet. Ein weiteres Charakteristikum der Erkrankung ist die Perrot-Pseudoparalyse. Es handelt sich dabei um einen gedrehten, schlaff herunterhängenden und nicht aktiv beweglichen Unterarm, der auf eine Knochenveränderung zurückzuführen ist. Die Erscheinungen an der Haut und der Schleimhaut entsprechen der Syphilis Stadium 2 eines Erwachsenen. Stigmatisierend bei dieser Krankheit war früher die angeborene Sattelnase. Zur angeborenen Lewis finden sich im Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseum 5 Moulagen auf einem Brett aus der Universitätskinderklinik Wien, die verschiedene Körperregionen mit luetischem Exanthem, Syphilis-Ausschlag, zeigen. Moulagen sind Paraffin-Wachsabgüsse, die durch einen Abguss am lebendigen Patienten hergestellt werden. Der Abguss dient als Modell für den Positivguss, der danach farblich ausgefertigt wird. Die nächste, heute noch sehr viel weiter verbreitete meldepflichtige Geschlechtskrankheit ist die Gonorrhoe, auch als Tripper bekannt. Die Gonorrhoe ist eine bakterielle Erkrankung, die vom Bakterium Neisseria gonorrhoeae hervorgerufen wird. Sie galt lange Zeit als ein Stadium der Syphilis, bis ihr wahrer Erreger 1879 vom Breslauer Hautarzt Albert Neisser entdeckt wurde. 1882 wurde das Bakterium erstmals im Labor kultiviert. Nach Schätzungen der WHO sind heute weltweit um die 25 Millionen Menschen an Tripper erkrankt. Die Infektion erfolgt über den Geschlechtsverkehr und als Kontaktinfektion. Die akute Gonorrhoe beginnt als vordere Harnröhrenentzündung beim Mann. Ein brennendes Gefühl, das sich beim Urinieren erheblich verstärkt. Dabei kann ein Eitertropfen an der Harnröhrenöffnung erscheinen, der sogenannte Bonjour-Tropfen. Später steigt die Entzündung auf, kann Prostata, Nebenhoden und Samenbläschen erreichen und zur Unfruchtbarkeit führen. Bei Männern ist auch die anorektale Gonorrhoe, verursacht durch Analverkehr, nicht zu unterschätzen. Bei der Frau verläuft der Krankheitsbeginn meist milder. Die Symptome sind unspezifisch, aber auch hier kann die aufsteigende Infektion die Eileiter erreichen und eine Adnexitis, Eileiterentzündung, verursachen. Chronischer Tripper führt auch bei weiblichen Patienten oft zur Sterilität. Weiters kann es bei chronischem Verlauf zu einer Streuung in die Blutbahn kommen und damit zu einer eitrigen Arthritis, vor allem der großen Gelenke, verbunden mit hohem Fieber. Wird die Gonorrhoe nicht behandelt, kann es zur Gonokokkensepsis kommen. Dabei siedeln sich die Bakterien über den Blutweg in die inneren Organe und die Haut ab. Auch Tripper ist erblich. Während der Geburt kann sich das Neugeborene an der Schleimhaut der frisch infizierten Mutter anstecken. Die Infektion ist eine sogenannte Plenorrhoe, eine Bindehautentzündung, die auch zu Blindheit führen kann. Es kann auch schon intrauterin, in der Gebärmutter, zu einer Infektion des Kindes kommen. Eine Moulage mit dem Namen Gonoblenorrhoe, auch Augentripper genannt, können Sie in der Schausammlung des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums besichtigen. Und damit kommen wir zu unserem dritten Beispiel, nämlich Ulcus molle, alias weicher Schanker. Diese Geschlechtskrankheit findet man hauptsächlich in tropischen und subtropischen Gebieten, vor allem in Afrika und Südostasien, wo ihre Ausbreitung durch mangelnde medizinische Versorgung begünstigt wird. Die Krankheit wird durch das Bakterium Haemophilus ducreyi verursacht, das 1889 vom italienischen Dermatologen Agosto Ducreyi identifiziert wurde. 1 bis 5 Tage nach der Infektion mit diesem Bakterium treten im Genitalbereich ein oder mehrere schmerzhafte Geschwüre auf, die durch einen geröteten Rand scharf begrenzt sind. Die Geschwüre können spontan abheilen oder durch Kratzen an andere Stellen weitergetragen werden. Gleichzeitig tritt eine einseitige, selten auch beiderseitige Schwellung der Lymphknoten in der Leistengegend auf, die eitrig werden kann. Frauen erkranken zwar seltener an Ulcus molle, scheinen jedoch die symptomlosen Krankheitsträger zu sein. Weicher Schanker ist mit Antibiotika behandelbar. Zu Ulcus molle gibt es im Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseum eine Moulage des weiblichen Genitalbereichs, signiert von Dr. Henning, datiert 1909. Eine venerische Erkrankung, die in den vergangenen 20 Jahren durch alle Medien ging und hier nur kurz beschrieben werden soll, ist AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, zu Deutsch erworbenes Immunmangelsyndrom. Eine HIV-Infektion, HIV steht für Human Immunodeficiency Virus, menschliches Immunschwächevirus, kann verschiedene Verlaufsformen annehmen. Erstens, symptomfreie Infektion. Der Mensch fühlt sich vollkommen gesund. Einziger Beweis für die Infektion ist der positive HIV-Test. Zweitens, Lymphadenopathie-Syndrom. Lymphknotenschwellung ohne Ursache an mindestens 2 Regionen. Drittens, AIDS-related Complex, Lymphknotenschwellung, Gewichtsverlust, Fieber, Durchfall, Müdigkeit, Übelkeit, Nachtschweiß, Muskel- und Gelenkschmerzen und abweichende Laborparameter. Viertens, AIDS-Vollbild. Zusätzlich zu den Symptomen des AIDS-related Complex erscheinen schwere opportunistische Infektionen, Kaposi-Sarkome und andere Neoplasien. Das Kaposi-Sarkom war bereits lange vor dem ersten Auftreten von AIDS bekannt. In der Sammlung des Narrenturms findet sich dazu eine Moulage von 1913, signiert von Dr. Henning, die von einem männlichen Patienten aus der Klinik Riehl stammt. Sarcoma multiplex idiopathicum hemorrhagicum, heute Kaposi-Sarkom genannt. Zum Schluss unseres ersten Neues vom Narrenturm-Podcast seien noch zwei der nicht meldepflichtigen Kontaktinfektionen erwähnt, die es ebenfalls schon sehr lange gibt und die gegenwärtig wieder häufiger auftreten. Da wäre zum einen Molluscum contagiosum oder Dellwarzen. Dabei handelt es sich um eine gutartige, weltweit verbreitete Infektionskrankheit der Haut, die vom Molluscum contagiosum Virus, kurz MCV, hervorgerufen wird. Menschen sind die einzigen Träger dieses Virus. Es kann weder in Tieren noch in Gewebekulturen gezüchtet werden. Der Erreger hält sich gerne in feuchter, warmer Umgebung auf und ist daher oft in Schwimmbädern zu finden. Die Übertragung erfolgt durch direkten Körperkontakt. Die Inkubationszeit beträgt zwischen 2 Wochen und 6 Monaten. Molluscum contagiosum ist meist eine Erkrankung im Kindesalter, tritt aber in den vergangenen Jahren vermehrt auch als Geschlechtskrankheit auf. Besonders anfällig dafür sind immunschwache Menschen mit chronischen Krankheiten und Kinder mit Neurodermitis. Bei den Dellwarzen handelt es sich um kleine, halbkugelförmige Knötchen auf der Haut. Wenn das Virus durch Geschlechtsverkehr übertragen wurde, sitzen die Warzen hauptsächlich an den Genitalien. In der Mitte der Knötchen befindet sich eine Delle, die mit einem hellen, breiigen Inhalt, dem Molluscumbrei, gefüllt ist. Durch eine Bakterieninfektion können sie sich auch entzünden. Dann röten sie sich, jucken und schmerzen. Die Warzen verschwinden zwar nach einiger Zeit von selbst wieder, doch das mindert die Ansteckungsgefahr keineswegs. Sie können immer wieder, auch an anderen Körperstellen, auftauchen. Bei Dellwarzen im Genitalbereich ist häufig eine medikamentöse Behandlung mit Vitamin A-Säure zielführend. Treten sie chronisch auf, werden sie vom Arzt mit dem scharfen Löffel chirurgisch entfernt. Die Behandlung sollte bei beiden Partnern gleichzeitig erfolgen, um eine Neuansteckung zu vermeiden. In der Sammlung des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums gibt es ein Ausstellungsstück zu dieser Krankheit, Mollusca contagiosa, eine Moulage des weiblichen Genitalbereichs von einer Patientin der Klinik Finger, signiert von Dr. Henning, datiert 1905. Eine weitere Form der Warzen im Genitalbereich sind die sogenannten Feigwarzen. Dazu findet sich im Narrenturm das Ausstellungsstück Condylomata acuminata penis, das Feigwarzen auf einem männlichen Geschlechtsteil zeigt und aus dem Wiener Moulageninstitut stammt. Es wurde ebenfalls von Dr. Henning signiert und mit dem Jahr 1911 datiert. Mit einer Krankheit, die nicht nur im Mittelalter verbreitet war, sondern auch heute noch auftaucht, schließen wir diesen Beitrag ab. Scabies, die Krätze. Dabei handelt es sich um eine parasitäre Hauterkrankung, die Vögel und Säugetiere, also auch den Menschen, betrifft. Bei Menschen wird sie durch die Krätzmilbe, Sarcoptes scabiei, verursacht. Krankheitserregend sind die 0,3 mm großen Weibchen, die in der obersten Hautschicht, dem Stratum corneum, Gänge bohren und dort ihre Eier ablegen. Da die Milbe auf ihrem Weg durch die Haut einen starken Juckreiz verursacht, müssen sich Betroffene ständig kratzen. Dabei wird die Haut geschädigt und die Kratzer entzünden sich, sodass Läsionen entstehen. Befallen werden vor allem Hautfalten, Finger, Gesäß, Genitalien, Knie, Handgelenke, Füße, Achseln und so weiter. Bei leichtem Milbenbefall ist das Jucken vor allem nachts zu spüren, da die Milbe in warmer Umgebung, also beispielsweise unter der Bettdecke, aktiv wird. Die Krätzmilbe breitet sich überall dort aus, wo viele Menschen zusammenkommen, also in Schulen, Altersheimen, Krankenhäusern und ähnlichen Umgebungen. Sie kann aber auch durch längeren körperlichen Kontakt, wie etwa Geschlechtsverkehr, übertragen werden. Scabies ist durch medikamentöse Behandlung leicht zu beseitigen. Man sollte aber darauf achten, Leib- und Bettwäsche häufig mit 90 Grad zu waschen und andere Gegenstände, mit denen man oft in Kontakt kommt, zu desinfizieren. außerhalb des menschlichen Körpers kann die Kreuzmilbe nicht lange überleben. Aber sie wartet auf ihre Chance. Im Wiener Nahen Turm sehen Sie dazu das Exponat Scabies pustulosa der Hand aus dem Jahr 1914, signiert wiederum von Dr. Henning. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen und laden Sie ein, sich bei einer Besichtigung des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums Wien weiter über sexuell übertragbare Erkrankungen zu informieren. Alle Informationen finden Sie auf unserer Website www.nahenturm.info. Sie hörten Neues vom Narrenturm, Folge 1. Autor Dr. Beatrix Patzak. Redaktion Peter Hies und Heidelinde Moser. Sprecher Claudia Jusitz und Peter Hies. Aufnahmeleitung Leo Bay.